Der Engel in Menschengestalt. An jedem Ort, egal wohin, verfolgt mich wie ein Schatten dein Gesicht und deine Seele, du gehst mir gar nicht aus dem Sinn. Selbst mit weit geöffneten Augen, bereit für alles Neue, bist du in mir allgegenwärtig, beginnst an meinen Gedanken zu saugen. Jede Nacht und jeder Traum, sie drehen sich nur um dich. Doch ich komm nicht näher, du lässt mich einfach im Stich. Hinter meinen Lidern ist dein Bildnis. Ja, ich kann es sehen, wie ein frisches Stigma. Einer unter niemandes Schlaf. Doch bin ich allein und bleibe im Dunkeln stehen.